Today is our Thanksgiving day. Heute ist unser Danksagungstag. Aujourd'hui c'est le jour de l'action de grâce. Every month we always have a day for our Thanksgiving. Jeden Monat haben wir immer einen Tag für unsere Danksagung. Chaque mois on a un jour où on fait l'action de grâce. Amen. Amen. And that day is always the first Sunday of the month. Und dieser Tag ist immer der erste Sonntag im Monat. Et ce jour c'est toujours le premier dimanche du mois. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to have it because he wants us to always remember to say thank you to him. Und der Herr möchte das für uns, damit wir uns immer wieder daran erinnern, uns bei ihm zu bedanken. Et l'Éternel veut qu'on puisse le faire pour toujours se rappeler de lui et de le remercier. Amen. Amen. A reminder of saying thanks to Christ Jesus in everything. Eine Erinnerung daran, Danke zu sagen an Christus Jesus in allem. Se rappeler à remercier l'Éternel en tout. Amen. Amen. Learn always to remember Christ. Lernt immer wieder Christus, euch an Christus zu erinnern. Apprends toujours à te rappeler de l'Éternel. And help one another to remember Christ. Und hilft einander, euch an Christus zu erinnern. Et aidez-vous l'un vers l'autre, les uns vers l'autre, Amen. À se rappeler de l'Éternel. In the kingdom of heaven. Amen. Im Königreich des Himmels. Where we belong. Wohin wir gehören. Amen. Dans le royaume des cieux, là où on vient. It is very, very important that we remember Christ. Es ist sehr wichtig, dass wir uns an Christus erinnern, weil er ist alles. C'est vraiment important de se rappeler de l'Éternel parce qu'il est tout en fait. Colossians 1 said, everything was created by him and for him alone. In Kolosser steht, dass alles wurde für ihn und von ihm erschaffen. Colossiens 1 nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Praise the Lord. Alleluia. Amen. And that is why it must be Christ Jesus alone. Deswegen muss es Christus Jesus allein sein. Et c'est pour cela, ça doit toujours être Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. And in 2 Peter, let us go to 2 Peter 1. 2 Petrus 1. On va lire 2 Pierre 2. 2 Peter 1, verse 12 to 15. 2. Petrus 1, 12 bis 15. 2 Pierre 1, 12 à 15. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. He said, wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them. Are you getting it? Though you know them. It's not what you don't know. You have heard them before. You need a reminder. Es sind nicht Dinge, die wir noch nie gehört haben, sondern Dinge, die wir schon mal gehört haben, aber wir brauchen eine Erinnerung daran. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis. Donc, ce sont des histoires que vous connaissez déjà et il veut juste vous le rappeler. And he said, and be established in the present truth. Are you getting? Do you see it? The present truth. Die gegenwärtige Wahrheit, die Jesus Christus ist. Sei verwurzelt in der gegenwärtigen Wahrheit. Et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc ça signifie que vous devrez être raciné dans la vérité présente. It means allow to be him alone. Lass zu, dass es er alleine ist. Permet que ça doit toujours être Jésus-Christ lui-même. It's not Jesus plus anything. Es ist nicht Jesus plus etwas anderes. Christus, Jesus alleine. C'est pas Jésus-Christ et tu rajoutes quelque chose d'autre, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Jesus plus anything is zero. Jesus plus nothing is everything. Jesus plus irgendwas anderes ist null, aber Jesus Christus alleine ist alles. Parce que quand tu me fais Jésus-Christ et tu lui ajoutes avec quelque chose d'autre, ça te sert à rien, c'est zéro. Mais quand c'est Jésus-Christ lui-même, c'est tout en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 13. Verset 13. I think it means as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance, by reminding you, as far as I'm still here with you physically, I will not stop reminding you of Christ Jesus. Weil ich noch physisch hier mit euch bin, werde ich nicht aufhören, euch an Christus Jesus zu erinnern. Parce que je suis ici physiquement avec vous, je ne veux pas cesser de vous rappeler de l'Éternel Jésus Christ. Are you getting it? Then verse 40 said, knowing that shortly I must put off this my tabernacle. He's talking about his body. Es geht um seinen Körper. Il s'agit de son corps. Even as our Lord Jesus hath showed me Verse 15. 15. Moreover, I will endeavor that you may be able, after my disease, to have these things always in remembrance. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. To remember things in the kingdom of heaven is very, very important. And never to forget them. Zu erinnern im Königreich Gottes ist sehr, sehr wichtig und diese niemals zu vergessen. C'est vraiment important de se rappeler toujours les choses du royaume des cieux. C'est vraiment important. Il faut jamais l'oublier. Amen. Les oublier. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in Philippians 3, verse 1. Go to Philippians 3. Philippiens 3, 1. Philippiens 3, 1. So finally, my brethren, verse 1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Amen. Rejoice in the Lord. Freut euch im Herrn. Rejouissez-vous dans le Seigneur. Allow Christ to be your joy. That is the meaning. Lasst zu, dass Christ eure Freude ist. Permettez au Seigneur d'être votre joie. Amen. Amen. How to rejoice in the Lord is allowing Christ to be your joy. Wie wir uns im Herrn erfreuen, ist zulassen, dass Christus unsere Freude ist. Comment on se réjouit dans l'Éternel, c'est quand on laisse que l'Éternel puisse être notre joie. Amen. You see Christ and not your pass of faith. Du siehst Christus und nicht dein Bestehen und nicht Bestehen. Tu vois Jésus-Christ et pas ton échec ou bien que tu as vaincu. You see Christ and not the doctor's report. Du siehst Christus und nicht den Arztbericht. Tu vois Jésus-Christ et pas le résultat de docteur. Amen. Amen. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. To repeat things, to repeat messages or promises, to repeat it. The things he said, it is for your victory. Mm. Er sagt, es ist ihm selbst nicht schlecht, sich das zu wiederholen, und es ist für die Zuhörer, die es immer wieder hören, ein Sieg, ein Erfolg, es immer wieder zu hören. Donc, être capable à toujours répéter la vérité ou répéter les messages, ça c'est ta victoire. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. To write the same thing for us, it is Christ, amen. Mm-hmm. To write the same thing, to repeat it again and again. It is victory for us. Ist Erfolg für uns. Se rappeler, se répéter toujours, c'est une victoire pour nous. To hear the same message over and over, for us it is a victory. Mm-hmm. Immer wieder die gleiche Botschaft zu hören, ist immer wieder ein Erfolg für uns. Le fait de toujours écouter ou bien toujours répéter le même message, c'est un... C'est une victoire pour nous. Amen. Christ's message is never boring, except if you are not hungry of the truth. Die Botschaft von Christus ist niemals langweilig, es sei denn, du bist nicht hungrig nach der Wahrheit. Le message de l'Éternel c'est jamais ennuyant parce que sauf si tu n'as pas faim de la vérité. Amen. Mm. You know how you know you are not hungry of the truth when any message is boring to you. Amen. Mm. They may be due to repetition or maybe look at it. He said to repeat it again and again. Mm. It is safe for you. Mm. Because I'm planting seed into your heart. Mm. You are hearing it again and again. You are making that seed solid into you. Ja, und wenn wir diese Wahrheit nicht, wenn wir dieses Wiederholte langweilig finden, ist anstrengend, also langweilig finden, dann zeigt, dass wir nicht hungrig sind nach der Wahrheit. Weil wenn wir diese Wahrheit immer wieder und wieder aufs Neue bekommen, es ist ein Same, der in unser Herz gesät wird und der dadurch immer mehr und mehr verfestigt wird. Parce que si tu n'écoutes, si tu écoutes la vérité et que tu n'as pas faim, et ou bien pour toi c'est ennuyant, là tu vas voir que tu n'as même pas faim de la vérité, parce que si tu as vraiment faim de la vérité, ton esprit va rester alarmé et tu seras concentré en fait. Amen. Amen. I can hear one message of Christ 10 times, 20 times. I'm not tired of it. Ich kann eine Botschaft von Christus. Sometimes I'm coming here. Sometimes after hearing it 2 times, 3 times, still hearing it, I say this one. I'm hearing it 5 times now. I say this one was not there before. But it was the same. You can see more revelation is coming out. It's not like a novel that is boring. Christ is life. Are you getting it, please? Und diese Botschaft ist nicht wie ein Roman, den, wenn du das Ende schon kennst, ist der Spaß nicht mehr interessant. Sondern es ist immer wieder eine neue Offenbarung, die aus dieser Wahrheit herauskommt. Und manchmal lese ich Stellen oder höre mir diese Botschaften an, immer wiederholt und wiederholt. Und es kommen wieder neue Sachen auf, die mir auffallen, die ich das erste Mal gar nicht mitbekommen habe. Und so ist es mit der Wahrheit. Es ist lebendig. Vu que la vérité est vraiment vivante, quand moi j'écoute tes messages, malgré que je l'ai déjà écouté une dixième fois, c'est toujours intéressant pour moi parce que le Saint-Esprit me donne encore beaucoup de révélations parce que la parole de l'Éternel est vraiment vivante. Et c'est pour cela, si tu as vraiment faim, tu peux même écouter le même message même 10 000 fois et tu auras toujours faim, il va toujours te parler, il y aura plus de révélations. Praise the Lord. Alléluia. No, Romans 10 says, faith cometh by hearing. Faith cometh by hearing. Hearing Christ's voice again and again and again. In Römer 10 steht, dass der Glaube durch das Hören kommt. Und dieses Hören passiert immer wieder und wieder. Dans Romains 10, il est écrit que la foi vient à travers l'écoute. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Romains 10, verset 17. Amen. Amen. It says, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Amen. As you keep on hearing it. So, you know, inside the word of God is faith. Again, the word of God is a container. Inside it is faith. Mm-hmm. So also is unbelief. As you keep on hearing lies, you are going to believe it. Amen. Mm-hmm. They all come by faith. They come by hearing. Once you are hearing, if you keep on hearing lies over and over, before you know it, you believe it. It's also true. Im Wort Gottes ist die Wahrheit, ist die Wahrheit und aber auch der Glaube. Und wenn wir immer wieder das hören, wird uns das helfen, daran zu glauben, an die Wahrheit, die wir immer wieder hören. Aber das Gleiche geht auch für Unglauben, für die Lügen. Wenn wir immer wieder diese Lügen hören, wird der Glaube, der in dieser Lüge ist, auch in unserem Herzen verwirklicht. Und wir werden anfangen, die Lüge zu glauben, weil wir es immer wieder hören und hören. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, dans la parole de Christ, il y a notre foi. Donc si on entend, on répète souvent, enfin, des messages, on entend toujours le message, notre foi va grandir. Mais c'est aussi la même chose avec l'incroyant. Si on est toujours habitué à entendre les mensonges, ces mensonges vont s'inscrire aussi dans nos cœurs jusqu'à quand on va commencer à croire à ces mensonges. Praise the Lord. Alléluia. You know, the voice you are hearing right now is not the voice of just a person, it's the voice of Christ. Die Stimme, die du gerade hörst, ist nicht die Stimme einer Person, sondern die Stimme von Christus. La voix que tu entends maintenant, c'est pas la voix d'une personne, mais c'est la voix du Christ lui-même. Anytime you are hearing the message, you are hearing the voice of Christ. Wenn wir eine Botschaft hören, hören wir die Stimme von Christus. Parce qu'à chaque fois que tu entends un message qui vient du Christ, tu entends le message du Christ, donc tu entends la voix du Christ. Amen. Amen. Faith comes by hearing Christ's voice again and again and again. Der Glaube kommt durch das Hören, indem wir die Stimme von Jesus Christus immer wieder hören und hören. Encore une fois, la foi vient à travers ce qu'on entend. Et cette foi grandit si on entend la voix du Christ répétitivement. No, Matthew 10 said, the spirit of my father, the spirit of your father is the one speaking through us. The spirit of our father, that is Christ himself, is the one speaking. So anytime we are hearing Christ's message, it's Christ that is speaking directly to you. Amen. In Matthäus steht, dass das die Stimme des Vaters ist, die gerade spricht. Und immer wieder, wenn wir diese Botschaft hören, ist die Stimme von Christus, die wir hören. Mm. Und dann ist auch Christus, der zu uns spricht. Genau. Dans Matthieu, il est écrit que c'est la voix du Père qui est en train de prêcher. Qui est en train de parler. Et c'est la même chose aujourd'hui quand on entend les messages, c'est la voix du Christ qui s'adresse à toi. Amen. Amen. The Lord wants us to remember him in everything. Der Herr will, dass wir uns an ihn in allem erinnern. L'Éternel veut qu'on puisse se rappeler de lui dans chaque circonstance, dans chaque situation. To remember his finished work. Sein fertiges Werk und uns an sein fertiges Werk erinnern. Qu'on se rappelle de son œuvre accomplie. In Matthew 16, let us go to Matthew 16, please. Matthew 16. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Jesus talks about remembering something here. Jesus spricht darüber hier etwas, sich an etwas zu erinnern. Jésus Christ ici parle de se rappeler aussi de quelque chose. Read from 6 to 12. 6 bis 12. Matthieu 16 de 6 à 12. He said, then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. In verse 7, and they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. Remember Nicodemus, how can somebody be born again? Will he enter the second time into the mother's womb? Mm-hmm. The same thing somebody is saying here. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Erinnert euch an Nicodemus, der auch die Aussage von Jesus verstanden hat und gedacht hat, muss ich jetzt wieder zurück in den Schoß meiner Mutter gehen, um wiedergeboren zu werden? Genauso fragen die Jünger hier, geht es um Brot, weil wir das Brot vergessen haben mitzunehmen? Sie verstehen nicht, was Jesus sagt. Ici, on peut voir que les disciples ont fait la même chose que Nicodème. Ils n'avaient pas compris que ce que Jésus-Christ avait dit était spirituel. Tout comme Nicodème n'avait pas compris que pour être né de nouveau, tu dois pas forcément retourner dans le ventre de ta mère. Praise the Lord. Verset 7, which way Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Why reason ye among yourselves? Because you have brought no bread. Your system can dilute your faith. Das alte System kann deinen Glauben verwässern. Mm. Mm. Parce que l'ancienne personne, l'ancien système peut diluer ta foi. Amen. You know, it's like, you know, when you have, I will use egusi soup again. All of you know egusi soup. Amen. You know, if you keep on pouring water, the egusi inside will be so little, will become so little. So also your faith, if the world system, if it is what you see, just like they are, then here they are seeing the flesh. Are you getting it? Mm-hmm. The reason within themselves, you never reason Christ, you believe Christ. Mm-hmm. You understand it? So you can see that the old system, you know how they used to speak to one another. How they reason, what they see, just like Nicodemus seeing, are we going to go into our mother's womb the second time to be born again? You can see that is the system of this world. But somebody to be born means you have to be pregnant. And somebody, you have to come through your mother's womb and she will deliver you here. But they don't know that you can be born by the word of God. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. Und sie verstehen nicht, dass man halt geboren werden kann durch das Wort Gottes. Sie denken, dass es um eine fleischliche Geburt geht, wo ein Mensch, also eine Frau schwanger wird und dann man ausgetragen wird. Und deswegen verwässert sozusagen das System dieser Welt ihren Glauben an Christus. Mm. Nicodème, ou même les gens de ce monde ne sont pas capables de comprendre ou de croire qu'on peut être né de nouveau à travers la parole de Dieu. Et ils pensent seulement que quand on parle d'être né de nouveau, que tu dois forcément, qu'on parle d'une naissance charnelle, donc qu'une femme doit tomber enceinte et doit faire naître doit accoucher un enfant. Mais et c'est ça le problème avec l'ancien système. L'ancien système, c'est la naissance charnelle, on peut dire. Et si tu crois seulement à ce système, c'est ce système qui va diluer ta foi. Amen. You know, dude. He said, oh, ye of little faith. The faith, your faith, you know, your faith can be so. It can be half of the cup. But if you keep on pouring other things, the system of this world, what to, you know, what you believe before, how they do things, how, you know, it make the faith now become so little, and it's almost not, it dilute the faith. Mm-hmm. Es ist so wie bei einer Soße, dass wenn in dieser Soße, die eigentlich sehr dickflüssig ist und sehr nahrhaft und nährreich ist, wenn da so viel Wasser reingeschüttet wird und geschüttet wird, wird diese Soße so wässrig, dass man diesen Geschmack gar nicht mehr richtig schmecken kann. Diese Soße besteht nur noch auf das Wasser. Und das ist auch beim Glauben, dass wenn in diesem Glauben so viel Unglauben ist, ist es kein reiner Glauben mehr. Und dieser Glaube, den man hatte, der wird einfach zu Unglauben, weil dieser Unglaube einfach den Glauben sozusagen übermannt. Et encore une fois, c'est, tu peux même comparer ça à une soupe ou un potage où on rajoute à chaque fois de l'eau dans ce potage, jusqu'à quand ce potage est tellement dilué que tu peux même plus reconnaître les ingrédients de base. Et c'est la même chose avec la foi. Donc si tu à chaque fois tu entends des mensonges et qui s'inscrit dans ton cœur, la foi que tu avais à la base ne sera plus là, elle sera complètement diluée jusqu'à quand tu vas commencer à croire les mensonges de ce monde. Praise the Lord. Jesus questioned their reasoning. He said, why reason ye among yourselves? Because you have brought no bread. Amen. Amen. Verse 9. Felix, can you help us to read verse 9? Verset 9. Versteht ihr noch nicht, denkt ihr nicht an das Brot von die 5000? Und wie viele Körbe habt ihr da aufgehoben? Praise the Lord. Hallelujah. Do you not understand, neither remember? Amen. Why don't you remember the system of the kingdom of heaven? We should learn the system of heaven and we should always remember it. Wieso erinnert ihr euch nicht an das System des Himmels? Wir sollten uns daran erinnern. Don't need a trailer of bread. Mm-hmm. Wir brauchen keinen Lastwagen voll von Brot, damit der Herr versorgt. Amen. Donc, On doit à chaque fois se rappeler du royaume des cieux. On doit connaître le royaume des cieux. On n'a pas besoin d'un camion rempli de pain pour croire en la parole de Dieu ou pour croire que Jésus-Christ a tout accompli, pour croire qu'il fournit. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Remember the Bible. He said, a little a righteous man have is greater than all the wealth of the sinners. Mm. A little. Mm. The little bread that Jesus was having, two fish and five loaves, was bigger than any, are you getting it? Mm-hmm. Was able to feed thousands. Mm. That's the system of the kingdom of heaven. Mm. The kingdom of heaven is different from the natural kingdom. Mm. The natural kingdom, you need a trailer of bread to feed thousands. Mm. You need a trailer of fish to feed thousands. But in the kingdom of heaven, the little you have, that's why you never curse whatever you have. Amen. You bless them. Im Königreich des Himmels reicht das Kleine, was du hast, ne? Wir sollen deswegen auch das Kleine, was wir haben, nicht verfluchen. Wie beispielsweise bei Jesus, er hat dieses Mittagessen sozusagen von diesem kleinen Jungen, diese fünf Brotlaibe und diese zwei Fische, er hat es gesegnet und nicht verflucht. Ne? Und so hat es sich vermehrt. Das Kleine, was der Gerechte hat, ist viel zähliger als das, was die Ungerechten haben. Mhm. Amen. Le peu qu'une personne juste possède est beaucoup plus comparé à ce que le monde à ce qu'une personne a sans Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est très important de jamais maudire ce qu'on possède et toujours le bénir. Comme Jésus-Christ, par exemple, quand il a multiplié le pain et le poisson afin qu'il puisse nourrir plus de 1000 personnes avec, il a béni le peu qu'il avait et c'est comme ça que ça s'est multiplié. Praise the Lord. Hallelujah. And please know how to bless something. How to bless things. You have to learn it. You learn how to bless things. You understand? It's not by saying, I bless you. Amen. Say thank you to the Lord is how you bless things. Amen. Amen. Und wie segnen wir Dinge? Wir segnen Dinge nicht, indem wir einfach nur ein einfaches Danke aussprechen. Wir segnen Dinge, indem wir dem Herrn... nicht indem wir sagen, es ist gesegnet, sondern indem wir dem Herrn danken für diese Sache. Amen. Mm. Et c'est très important aussi de savoir comment on bénit les choses. On ne bénit pas les choses en disant... je bénis cette nourriture, par exemple. C'est plutôt en remerciant l'Éternel pour sa nourriture. C'est comme ça qu'on bénit ce repas, la nourriture. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, to help you to understand this more. You know, the Lord, you know, the Bible says, bless the Lord, oh my soul. If the Lord is not poor, are you getting it? He said, bless the Lord. How do you bless the Lord? It's by saying, thank you. Amen. Thank you, Daddy. Thank you, Father. Die Bibel sagt, meine Seele soll den Herrn segnen, aber der Herr ist nicht arm. Wie segne ich den Herrn? Ich segne den Herrn, indem ich ihm Danksagung gebe. Amen. La Bible est écrit que mon âme bénisse, bénit l'Éternel. Mais on doit savoir, on doit comprendre que notre Dieu n'est pas pauvre, donc il n'a pas besoin de notre bénédiction. Quand on parle de bénir notre Éternel, bénir l'Éternel, on dit qu'on doit remercier l'Éternel. C'est comme ça qu'on est seulement capable de le bénir. It's like, you know, if your father has been with you doing something and you are just enjoying everything and he's about to leave your room and you just call him, Daddy, thank you very much. Mm. Are you getting it? Mm. And that thank you will bless your daddy. Mm. Amen. Mm. It's not by saying, bless you, Daddy. Mm. Oder wenn du mit deinem Vater oder mit, in einem Zimmer bist und er dir gerade geholfen hat, irgendwas fertig zu machen, irgendwas aufzubauen und er verlässt gerade das Zimmer und sagst du, danke Vater, danke, dass du mir dabei geholfen hast. Und dieses Danke, diese Danksagen, dieses Segnen tun wir nicht, indem wir einfach nur sagen, ich segne dich Papa, sondern indem wir sagen, danke Papa für das Werk, was du verrichtet hast. C'est comme un enfant qui s'amuse avec son c'est comme un père qui s'amuse avec son enfant et à la fin d'avoir joué avec son enfant, quand le père quitte la chambre, l'enfant va remercier son père, va dire merci papa. Et c'est à travers ce merci que le père va être béni. Donc c'est la même chose avec nous et notre relation avec notre Père divin. Praise the Lord. Amen. In verse 9, they said, Do you not understand the kingdom of heaven? To understand the system of heaven, heavenly system. Mm. Don't you understand heavenly system? That you don't need a trailer of bread to feed thousands. Versteht ihr das himmlische System nicht, dass man eben nicht einen Lastwagen voll Brot braucht, um zu versorgen? Et ici dans verset 9, Jésus-Christ s'adresse à ses disciples et leur demande, ils ont toujours pas compris le système du royaume des cieux. Ils n'ont pas besoin de pain en abondance pour pouvoir nourrir des mille personnes. Amen. Des milliers don't de personnes. Don't you understand the kingdom of heaven that you don't reason like them, like how they reason in this world? Yeah. They have the way they reason. Mm. They what they have things they put into consideration, things they consider. You get it? Do you not understand the kingdom of heaven? Mm-hmm. That you don't know. It's not about the flesh, but the spirit. Amen. Versteht ihr auch nicht, dass es nicht um das Fleisch geht, sondern um den Geist, dass die Art und Weise, wie diese Menschen denken, so denken wir nicht mehr, so handeln wir nicht mehr, so wandeln wir nicht mehr, weil wir von einem anderen Königreich sind. We are no longer worried like that. Genau, deswegen machen wir uns nicht mehr wie sie Sorgen oder Gedanken über Dinge. Weil wir nicht mehr von dieser Welt sind. Amen. Mm-hmm. Ouais. Donc Jésus-Christ veut faire comprendre à ses disciples que on n'est plus de ce monde, on est peut-être dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde, on vient du royaume des cieux. Mm-hmm. Et les systèmes du royaume des cieux ne sont pas comparables à ceux de ce monde. Mm-hmm. Donc ils doivent les disciples, ou nous aujourd'hui aussi, on doit comprendre que notre monde, notre vérité est spirituelle et pas charnelle et pas de ce monde. Praise the Lord. We need to understand the kingdom of heaven. Wir müssen das Königreich des Himmels verstehen, das System verstehen. Donc on doit comprendre le système du royaume des cieux. Amen. Amen. You want to travel, you are worried, this, that, you know, the system of this world is so rooted in even in us. Yeah. Wir wollen verreisen und machen uns so viele Gedanken, so viele Sorgen. Und where are we going to get the money? Where are we going to do this? Where are we going to do this? Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass das System dieser Welt immer noch so krass verwurzelt ist in uns, dass wir uns darüber Gedanken machen, was werden wir anziehen, was werden wir essen, wo werden wir das Geld herkriegen. All diese Gedanken, die nicht vom Herrn sind. So kommen wir aujourd'hui, avant de voyager, on se prend la tête, on se demande, d'où on va avoir l'argent, comment. comment on va se nourrir quand on va arriver à cet endroit, quels habits je vais prendre ou quoi que ce soit. On peut voir que le système de ce monde est encore vraiment raciné en nous. Praise the Lord. Hallelujah. He said, do you not understand, yet understand, neither remember. Amen. Amen. Remember Christ always. Erinnert euch ständig an Christus. On doit toujours se rappeler à Jésus-Christ. Remember how he does things. Erinnert euch daran, wie Dinge tut. Rappelez-vous de la manière dont le Christ Amen. Agit ou fait ses choses. Remember how he sees things. Erinnert euch daran, wie er Dinge sieht. Comment le Christ voit les choses. Remember what he calls lies. Erinnert euch daran, was Lüge nennt. Ce qu'il appelle les mensonges. Remember what he calls the truth. Was die Wahrheit nennt. Et ce que lui il appelle la vérité. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Alléluia. Neither remember the five loaves of the 5,000 and how many baskets you took up. Neither the seven loaves of the 4,000 and how many baskets you took up. Merci Praise 10. The Lord. Alléluia. Amen. Amen. He wants us to remember his system. His er möchte, kingdom. Dass wir uns an sein System und sein Königreich erinnern. Wie Dinge dort funktionieren. Il veut qu'on s'en rappelle, qu'on puisse se rappeler à son système et à notre au système du royaume, donc à notre royaume aussi, et comment les choses fonctionnent dans notre monde, dans notre royaume. Amen. That's why in Matthew 6, he also said, take no thought of what you are going to eat, what you are going to put on. Because in heaven, praise the Lord. Hallelujah. Worries is forbidden in heaven. Im Himmel sind Sorgen verboten. Yeah, worry is forbidden. Ängste verboten. Dans le royaume des cieux, la peur et les soucis sont interdits. Amen. Amen. There's no poverty in heaven. Es gibt keine Armut im Himmel. Il n'y a pas de pauvreté dans le royaume des cieux. The Bible says we have been translated into the kingdom of Christ Jesus, the kingdom of heaven. We are not going to be there, we are already there. Versetzen. Die Bibel sagt, wir wollen versetzen das Königreich des Himmels. Wir sind That's schon Colossians da. 1. La Bible nous dit qu'on a été transmis dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Except if you are not saved. Es sei denn, du bist nicht errettet, dann bist du noch nicht da. Sauf si tu n'es pas né de nouveau, sauf si tu n'as pas encore ton salut. Amen. Amen. If even you are just born again, you are on your way there. Are you getting it? If you are born again today, you are on your way there. Und selbst wenn du heute wiedergeboren wurdest, bist du auf dem Weg dahin. Et même si tu as ton salut, tu es seulement en route pour le royaume des cieux. Tu Amen. Pas encore arrivé. You not learn to renew your mind, your soul, spirit, soul, and body. You are spirit. You are your spirit. You have a soul. And you live in a body. Your body is the exode. Your body is not who you are. You are your spirit. Your spirit is who you are. The Christ in you is who you are. And you allow that Christ to come to your soul. Then the body have to join. Amen. Du lernst deine Gedanken zu erneuern, weil deine Seele muss erneuert werden, weil du bist Geist, du hast eine Seele und lebst in einem Körper und dieser Körper, den du hast, ist nur ein irdischer Anzug und sobald deine Seele mit deinem Geist kooperiert, hat dein Körper nichts mehr zu sagen. Er muss kooperieren. Donc, on doit être conscient de notre identité. On est esprit et notre esprit est Jésus-Christ. Donc, si on renouvelle nos pensées, on est capable de renouveler nos pensées, donc nos pensées et notre âme deviennent aussi sont aussi remplies du Christ. Et si notre esprit qui est Christ, et si nos pensées sont aussi renouvelées, notre corps n'a pas d'autre choix de suivre. Praise the Lord. Yes, very interesting. Amen. Mm-hmm. It says, neither the seven loaves, verse 10. Verset 10. Of the 4,000, feeding 4,000 with seven loaves. The 4,000, they were only the adult. Amen. Mm-hmm. And not even children. How many baskets you took up? Mm-hmm. You can see the system of heaven. Mm-hmm. Heavenly system. The Lord is the provider. Amen. Amen. You are not the provider. Amen. You don't walk and walk and walk and walk. Mm-hmm. The system of this world is walk and walk and walk. The system of heaven is believe, believe, believe. Amen. Believe Christ. Believe that he finished everything. He will direct your life. Und im himmlischen System ist Christus der Versorger. Wir glauben an das fertige Werk des Herrn. Wir glauben, glauben, glauben einfach nur. Im Königreich dieser Welt ist man am Arbeiten für die Dinge. Aber hier sehen wir in Vers 10, wie auf übernatürliche Weise versorgt worden ist mit so wenig. Und das ist, weil der Herr der Versorger ist und nicht der Mensch, der dafür arbeitet. Amen. Dans verset 10, encore une fois, on peut voir que c'est Dieu qui prend soin de nous. C'est Dieu qui fournit. Donc dans cet exemple, il s'agit de la nourriture. Il a pu nourrir plus de 4000 personnes avec seulement 5 pains. Et là, on peut voir que dans le monde, le problème, c'est que dans le monde, c'est l'homme qui doit travailler pour pouvoir se nourrir. Mais dans le royaume des cieux, c'est Dieu qui prend soin de tout, qui prend soin de nous. Praise the Lord. Amen. You know, the Lord will ask all this same question today. In verse 11. He said, how is it that you do not understand? Amen. We will ask all this same question today. Der Herr wird uns heute die gleiche Frage stellen wie in Vers 11. Warum versteht ihr denn nicht? L'Éternel va nous poser la même question aujourd'hui. Pourquoi vous comprenez pas? Why don't you remember and understand that you are no longer in that kingdom? Wieso erinnert ihr euch nicht und erkennt nicht, dass ihr nicht mehr Teil von diesem toten, bösartigen System seid? Pourquoi vous êtes pas capable de reconnaître que vous faites plus partie de ce royaume charnel, ce royaume que vous êtes plus membre du royaume de ce monde? There's no fear in the kingdom of heaven. Es gibt keine Angst im Königreich des Himmels. Il n'y a pas de peur dans le royaume des cieux. Amen. No worry, no fear. Keine Sorgen, keine Angst. Pas de soucis, pas de peur. Amen. Amen. How is it that you do not understand that I speak it not to you concerning bread, that you should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? I'm not talking about you are going to be your own provider. I'm talking about the heaven is your provider. Heaven, the Lord is our provider, not you. Ich spreche nicht davon, dass du dein eigener Versorger bist, sondern dass der Herr dein Versorger ist, dass der Himmel unsere Versorgung ist. Et là, je parle pas de. Enfin, il s'agit pas que toi, tu es ton propre fournisseur. C'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel qui s'occupe de tout. C'est lui qui s'occupe de tout, qui prend soin de nous. Go to Psalm 78. Psalm 78. Praise the Lord. Psaume 78. Sorry. Verse 1. Verset 1. It says, give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the word of my mouth. The Lord is speaking to you directly here. Der Herr spricht direkt zu uns. Er sagt, hört mein Volk, meine Lehre, neigt eure Ohren zu den Reden meines Mundes. Mon peuple, écoutez mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Là, c'est l'Éternel lui-même qui nous parle, qui s'adresse à nous directement. His laws. He said we should give ears to his laws, his system. Wir sollen seinem System Ohr schenken. On doit être attentif et prêter l'oreille à son système. His law is also called his commandment. Sein Gesetz ist auch sein Gebot. Sa loi et son aussi, on peut aussi dire que c'est ses commandements. It is also called his statue, amen. It is also called his word. That is, his law is his word, it's his commandment, it is his truth. Give ears to my truth. Sein Gesetz ist auch sein Gebot und sein Gebot ist sein Wort und sein Wort ist seine Wahrheit. Wir sollen seinem Wort Wahrheit Ohr schenken. On doit écouter ses instructions. Ses instructions sont ses commandements, sont sa loi. Donc c'est son monde, c'est sa parole, c'est sa vérité. He said, incline your ears to the word of my mouth. Are you getting it? And not to the word outside. The word of somebody coming outside. It's outside. People outside. He's not listening to what the doctor is saying. He's not listening to what your account is saying. Your account has your amount. Are you getting it? Mm-hmm. Your result have a mouth. The fig tree had a mouth. He spoke to Jesus, and the Bible said Jesus replied the fig tree. Yeah. Mm-hmm. All things, they have mouth, and they will speak to you. Mm-hmm. Und wir sollen nicht der Stimme von unserem Konto oder von dem Arztbericht oder von irgendwas anderem Ohr schenken, sondern seinem Wort, seiner Wahrheit. Weil all diese Dinge haben einen Mund. Dein Konto hat einen Mund. Dieser Feigenbaum, den Jesus verflucht hat, er hatte einen Mund und er hat geantwortet. Und genauso haben auch Dinge in unserem Leben einen Mund. Und wir müssen diese Dinge Lügen strafen und die Wahrheit über diese Dinge sprechen. Amen. On peut voir que, enfin, que Dieu veut qu'on se concentre seulement sur sa voix et qu'on écoute seulement ses instructions et pas les instructions de ce monde. Et il y a des choses de ce monde qui vont toujours te parler. Par exemple, ton compte de banque ou alors ta place de travail ou quoi que ce soit. Mais tout ça n'est pas la vérité de Dieu. Donc ce qui est vérité dans ce monde n'est pas comparable avec la vérité de Dieu. Donc pour nous, ça doit être mensonge. On doit toujours appliquer le système du royaume des cieux au-dessus du système de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 2, it said, I will open my mouth in parable. I will utter that says of old. The Bible is written in parables. Die Bibel ist in Gleichnissen geschrieben. Dans verset 2, il dit, j'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse de mes temps anciens. Et la Bible est aussi écrite en sentence, donc en parabole. You know, parables need to be explained, to be revealed. Mm-hmm. It's, you know, parable need, you know, with parable you cannot get it. You know, that's why, if you go to Mark 4, let's put something here, go to Mark. Mm. Gleichnisse müssen erklärt werden, kannst du sie nicht verstehen. Markus 4. Mm. Ouais. Ces paraboles doivent être expliquées. Praise the Lord. Marc 4. Amen. From verse 9. Mark 4 from verse 9. Marcus 4 von Vers 9. Marc 4, verset 9. And he said unto them, that is Jesus, he that hath ears to hear, let him hear. There is, you know, you have two ears. First you have the natural ear. You have the supernatural ear. Amen. And with the natural ear, you cannot hear Christ. Amen. Mm. You say, he who have ears to hear, let him hear. Everybody have ears. You understand me? The physical ear. Everybody have it. But you need another ear to hear Christ. Amen. That's how you can understand him. Jeder hat, normalerweise hat jeder physische Ohren, aber es geht um andere Ohren, geistliche Ohren, mit denen wir ihn hören müssen. Mm-hmm. Marc 4, verset 9, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. On peut dire que non, tout le monde a des oreilles. Mais ici, Jésus-Christ s'adresse à nous et tu peux seulement entendre Jésus-Christ si tes oreilles spirituelles sont ouvertes. So also our eyes. Mm. We have, you know, you have the physical eye, you have the natural, the supernatural eyes. Mm. Remember Elisha and the servant. Mm. He prayed that the eyes of that man be open. Mm. That man's eye was as open as a saucer. You know what is a saucer? Was already open like this. They could see nothing. Because with your natural eye, you can see nothing. Mm. You need the spiritual eyes to see things of the kingdom of heaven. Und die, genauso auch wie bei Elijah, ne, die Augen seines Knechtes waren so weit offen wie, ne, ein Teller. Wie ein Teller? Unterteller. Wie ein Unterteller. Okay, wie ein Unterteller. Aber Unterteller, you know how dennoch, big it is. The eye was like that. Ach so. But you could not see anything. Da waren so groß wie ein Teller, ne, die beiden Augen. Und dennoch konnte er das nicht sehen. Und dennoch konnte er nicht das sehen, was Elijah die ganze Zeit schon gesehen hat, weil es um andere Augen ging, die dann geöffnet wurden, damit er die geistliche Welt sieht, damit er dann sieht, dass die, die bei ihm sind, vielzähliger sind als die, die vor ihm stehen. Amen. Tout comme on a aussi des yeux naturels et des yeux surnaturels. Rappelez-vous avec l'histoire d'Élisée et son servant. Élisée a prié que les yeux de son servant soient ouverts afin qu'il puisse voir la réalité surnaturelle. Là, il était capable de voir que ceux qui étaient avec Élisée étaient beaucoup plus nombreux que l'armée syrienne. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Verse 10. Verset 10. And when he was alone, they that were about him with the 12 asked of him the parable. Amen. Amen. Verse 11. Yes. And Verse he 11. Said unto them, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Mm-hmm. But unto them that are without, all these things are done in parables. Amen. The Bible is it is written in parables. Die Praise the Lord. Ist geschrieben in Gleichnissen. Und deswegen können nur dies verstehen, denen es gegeben worden ist durch den Heiligen Geist. Amen. La Bible, donc encore une fois, la Bible est écrite en paraboles et seulement ceux qui ont le Saint-Esprit sont capables de comprendre ces paraboles. Pour les autres, ça reste des paraboles. Amen. Amen. He said that see they may see and not perceive. Mm. They see, they can read what you are reading, but they cannot get it. Mm. Sie können das lesen, was du liest, aber sie können es nicht verstehen. Donc une personne sur le Saint-Esprit peut lire la même chose que toi tu lis, mais elle va pas comprendre la même chose. I hear it, they may hear and not understand. Mm-hmm. Und sie hören es, aber können es nicht verstehen. They hear the same thing, but they cannot get it. Sie hören das Gleiche, aber sie können es nicht verstehen. Das ist wie Meeresrauschen für sie wahrscheinlich nur. Tout comme ils peuvent entendre la même parole, mais pas comprendre le message. Amen. Amen. Because they refuse to surrender to Christ. Weil sie sich weigern, sich Christus hinzugeben. Parce qu'ils refusent de se soumettre à Jésus-Christ. Amen. Amen. You cannot bypass Christ and understand Christ. Du kannst Christus nicht ohne Christus verstehen. Mm. Parce que tu n'es pas capable de comprendre Jésus-Christ sans Jésus-Christ. Amen. Mm. It is very easy to understand Christ. Just surrender yourself, submit yourself to him, you will understand it. Es ist sehr einfach, Christus zu verstehen. Wir müssen ihn einfach hingeben. Und er versteht sich selbst durch uns hindurch, sozusagen. Donc, et c'est très facile d'entendre et de comprendre Jésus-Christ. Il est seulement nécessaire de se soumettre à lui. Amen. Amen. It's at least at any time they should be converted and their sins should be forgiven them. And you get something there. Amen. You know, you cannot bypass Christ. You cannot say no to the Holy Ghost and your sins are forgiven. That is the sin that there is no forgiveness. One sin, that is sin against the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the spirit of salvation. Without him, you can never be saved. And Jesus, that is why Jesus said the unpardonable sin. Is the sin against the Holy Spirit. Jesus sagt, die unverzeihliche Sünde ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Du kannst wiedergeboren sein ohne den Heiligen Geist. Du kannst wiedergeboren sein und den Heiligen Geist verleugnen und nicht an ihn glauben. Das funktioniert nicht. Et Jésus-Christ nous a dit le seul péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est la force et la puissance qui peut nous sauver, qui nous donne notre salut. Susie, can you help us to read verse 13? Verset 13. And he said unto them, know ye not this parable? And how then will you know all parables? Because the Bible is full of parables. Denn die Bibel ist voll von Gleichnissen. La Bible est remplie de paraboles. Praise the Lord. Hallelujah. Go back to Psalm 78. Psalm 78. On retourne à Psaume 78. Amen. Amen. Verse 3. He said, which we have heard and know, and our father have told us. Verse 4. Verse 4. We will not hide them from our children, showing to the generation to come the praises of the Lord, and his strength and his wonderful works that he had done. Praise the Lord. You know, you never forget the goodness of the Lord. Wir vergessen niemals die Gutmütigkeit des Herrn. On n'oublie jamais la bonté de l'Éternel. Amen. And that's why we keep on repeating it in our hearts. Amen. Deswegen wiederholen wir es immer wieder in unserem Herzen, was der Herr getan hat für uns. Amen. Et c'est pour ça qu'on le répète à chaque fois dans nos cœurs. Amen. If even you don't, if you can't hold it, don't read the Bible. Remember His goodness for you. Selbst wenn du es schaffst, deinen ganzen Tag Bibel nicht zu lesen, dass du dich an seine Gutmütigkeit erinnerst, reicht. Même si tu n'es pas capable à lire la Bible pendant quelques jours, du moment que tu te rappelles de sa bonté dans ton cœur, ça suffit, c'est suffisant. Amen. How he gave you Christ. How he came here to die for you, even when you were a sinner. How much more now? Are you getting it? That's his goodness. Das ist seine Gutmütigkeit. Wie er für dich ans Kreuz gegangen ist, obwohl du ein Sünder warst, wie viel mehr er dich jetzt liebt, da du jetzt zu ihm gehörst und sein Volk bist. Si le Christ a été crucifié pour toi, ça montre sa bonté envers nous, ça montre son amour avec nous. Et maintenant, aujourd'hui, qu'on a un enfant, combien de plus Praise the Lord. Plus il nous aime aujourd'hui. Amen. Amen. His goodness is not about I have a car, give me a house. Are you getting it? You know, the spirit of God in the heart of man is something more than gold. Also seine Gütigkeit ist nicht in materiellen Dingen, sondern in dem, was er für uns getan hat, in dem, was er ist und was auch dann wiederum alles andere in unserem Leben ist. Nämlich das, und das zu wissen, nämlich dass, dass der Geist Gottes im Herzen der Menschen, das ist mehr wert als Gold. L'esprit de Dieu dans le corps d'un être humain est la plus grande chose qu'on peut avoir. Donc Jésus-Christ est la plus grande chose. Et quand on parle de sa bonté, il ne s'agit pas des biens matériels, mais plutôt qu'on a son esprit en nous. C'est ça la plus grande chose qu'on peut avoir. Amen. Amen. The spirit of Christ in the heart of man. Something more than gold. Something more than gold. Something more than gold. The Spirit of God in the heart of man is something more than gold. More than gold. Something more than gold. Hallelujah. Something more than gold. The Spirit of God in the heart of man is something more than gold. Having the whole world. What shall it profit a man if he gain the whole world? Als die ganze Welt zu haben, denn was nützt es einem Menschen? Wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Christus nicht in seinem Herzen hat, seine Seele verloren hat. Donc avoir l'esprit de l'Éternel en nous, c'est la plus grande chose qu'on peut avoir. Tu peux avoir des millions, des milliards dans ton compte banque, mais si tu n'as pas l'Éternel, ça sert à rien. Praise the Lord. Alléluia. You know, my sister phoned me from New York. And she said, "Let us pray. The people, our family. This one is dying. This one is dying." I said, "Well, what has that got to do with a child of God?" My prayer is not nobody should die. No, my prayer is that we should believe Christ. Amen. You know, you can see. She was so worried. This one is dead, this one is dead. I said, my prayer is the prayer of salvation. People, Paul is no longer here on earth. Stephen was stoned to death, but he's still living. Amen. John the Baptist was beheaded, but he's still living. Well, how long are you going to live here? If you are too old, maybe 200 years. But your day is everlasting. The prayer we should pray for the families that they come to Christ. Amen. And surrender to Jesus Christ. So that we will all be with Christ at the end. Amen. It's not about that they should not die. I hope you get it. Yeah. Meine Schwester hat mich aus Amerika angerufen und mit mir geredet und mir gesagt, dass Lea, lass uns zusammen beten, dass niemand mehr in der Familie verstirbt, weil es langsam zu viel, man weiß gar nicht mehr, wer der Nächste ist, dies, das. Und habe ich ihr auch gesagt, das ist nicht in meinem Terminkalender so welche Gebete, weil ich für sowas nicht bete. Ich bete dafür, dass Menschen zu Christus kommen, dass sie wiedergeboren werden, dass die Leute in unserer Familie Christus kennen. Weil die Zeit hier auf Erden, das sind vielleicht maximal 200 Jahre, aber die Zeit dort ist auf ewig, entweder auf ewig mit Christus oder auf ewig in der Hölle. Deswegen bete ich lieber dafür, dass diese Menschen wiedergeboren werden, anstatt dass sie hier auf Erden bewahrt sind und ihr teuflisches Leben weiterführen, womit sie den Satan verherrlichen und Christus immer wieder in den Rücken kehren. Et il y a quelques jours, ma sœur de New York m'a appelé et elle m'a demandé qu'on prie ensemble pour tous les membres de famille qui sont en train de mourir là. Et ce que je lui ai répondu, c'est que ça, c'est pas mon problème. Le seul problème que j'ai, la seule chose pour laquelle je veux prier, c'est la prière de salut pour toutes ces personnes. On a plutôt prié que tout le monde accepte et se soumet à Jésus en tant que vivant avant que ce ne soit trop tard. You know, people are always after the fruit and never the root. Yeah. Amen. If you know Christ, death will hate you. Mm. Death will run away from you. Yeah. You know, they will want to fight death without coming to who defeated death. Mm. It can never work. You surrender to Christ, that is how death hates you. Mm. Du musst dich Christus hingeben, so wird der Tod vor dir fliehen. Du musst dich der Person hingeben, die den Tod besiegt hat. So wird dieser besiegte Gegner vor dir fliehen und nicht anders. Amen. Et les gens veulent toujours combattre la mort, mais ils veulent combattre la mort sans la personne qui a vaincu, qui a battu la mort. Donc si tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est la mort qui va te fuir. You know, the book of James, he told us how to resist the devil. He said, submit yourself to Christ. He said, then you resist. That's how, you know, the devil is the author. He hijacked death. Are you getting it? Now death becomes his property since the fall of man. He used it to threaten the whole world. The fear of death is everywhere. In Jakobus steht, dass wir fliehen dem Satan? Nee, wir... Let's go there. Put something here and go to James. Okay, danke. Praise the Lord. Jakobus. James 4. Ja, stimmt, ja. Jakobus 4. Jacques 4. He says, submit yourself therefore to God. That is how you resist the devil and he will flee from you. Amen. Jakobus 4, Vers 7. Jacques 4, Verset 7. So unterwerft euch nun Gott, wie das steht im Teufel, so flieht er von euch. Amen. Mm. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Who is behind death everywhere today? Satan. Genau. Weil der Teufel hat nach dem Sündenfall den Tod sozusagen übernommen und deswegen nutzt er ihn, um die Welt sozusagen in Gefangenschaft zu nehmen, also sie zu manipulieren, zu nutzen. Und aber der Teufel ist ja besiegt, das heißt auch seine Werkzeuge sind besiegt. Und deswegen, wenn wir uns dem hingeben, der sie besiegt hat, sind wir auf der sicheren Seite. Amen. Et depuis la chute de l'homme, le diable a pris la mort en sa position, parce que la mort a été créée sans puissance au départ. Mais c'est le péché qui donne la puissance à la mort. Mais si on a Jésus-Christ, on est sans péché, donc on a déjà aussi vaincu le diable et automatiquement tous ces outils, toutes ces armes dont la mort fait partie. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us continue. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Bible said that Jesus came to defeat he who has the power of death. Mm-hmm. That is the devil. Yeah. Bibel sagt, er kam, um den zu besiegen, der die Kraft des Todes hatte. Das ist der Teufel. Mm-hmm. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour vaincre celui qui possède la puissance de la mort. Mm-hmm. And James said, you know how to resist the devil is by submitting to Christ. Mm-hmm. That is the loser. Und in Jakobus 4,7 lesen wir, dass wir, wenn wir den Teufel, wenn wir uns Gott unterwerfen, so wie der, so flieht der Teufel, nee, Gott, uns Gott unterwerfen, flieht der Satan vor uns. Et la Bible nous dit, si on se soumet à Jésus, à Dieu, c'est comme ça que le diable nous fuit, que la mort nous fuit. Psalm 78. On retourne à Psaume 78. On verse 5 now, please. 5. Au psaume 78, pardon. Il dit, for he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them know to their children. Praise the Lord. Alleluia. You know, if you know what you should be prepared to give to your children is Christ Jesus. Amen. Vorbereiten soll seinen Kindern zu vermachen, weiterzugeben, ist Jesus Christus, nicht mehr und nicht weniger. Donc ce que tu dois remettre à tes enfants, ce que tu dois donner à tes enfants, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu et rien d'autre. Amen. Amen. Are you getting it, please? Amen. You know, people are preparing, they are saving for their children. They have money for their children. Mm. For their children's children. They save and save. Amen. Mm. Without Christ. Amen. Amen. What we should save for them is Christ Jesus. Mm. Amen. Die Leute sparen und sparen für ihre Kinder und all das ist vergeblich. Aber wir sollen Christus sozusagen aufsparen für unsere Kinder, ihnen das weitergeben. Amen. Les gens sont en train de faire des économies pour leurs enfants ou pour leurs petits enfants, pour leurs petits enfants. Mais ceux qu'on doit, ceux qu'on doit garder pour nos enfants, ceux qu'on doit leur notre héritage pour eux doit être Jésus-Christ, doit être la parole de Dieu. You know, here he's talking about our inheritance. Hier ist unser Erbe. Ah, ici, il parle de notre héritage. What your children should inherit from you. Was deine Kinder von dir erben sollten. Donc, ce que tes enfants doivent hériter. If somebody gets something here. Amen. Amen. What our children should inherit from us. Was unsere Kinder von uns erben sollten, ist Christus Jesus. Ce que tes enfants doivent hériter de toi, c'est Jésus-Christ lui-même. You can see here, there's no house, there's no car, there's no amount, there's no company. There's no money in account here. It's only, you know, he said the laws, he said the testimony. Are you getting it? What, you know, what children, you know, if that is our goal today, that our children should inherit Christ from us, we will not be full of stress. Und hier steht nicht das Haus, die Firma, das Geld oder sonstiges, sondern die Gebote, also Christus sollen wir den Kindern weitergeben. Und wenn man das hätte, wenn man so so leben würde, hätte man gar keine Kopfschmerzen darum, Dinge, krasse Sachen zu erreichen, damit man seinen Kindern was bieten kann. Aber heutzutage, Leute machen sich so viel Kopf um Geld, um Zukunft, wegen der nächsten Generation, weil sie sich so viel Last aufbürgen und nicht mal wissen, ob sie diese nächste Generation überhaupt antreffen werden, überhaupt auf die Welt bringen werden, weil sie nicht vorher schon vor Stress dann sterben oder vor Arbeit schon sterben, weil sie sich so viel Arbeit anhäufen, um ihren Kindern Weltliches zu vermachen und nicht Christus zu vermachen. Ici, on voit pas, okay, il n'a pas dit qu'il faut laisser à vos enfants des voitures, des entreprises ou bien de l'argent, je ne sais pas quoi. Il n'a rien dit, il a dit que Jésus-Christ. Parce que, et si on comprenait ce fait-là, on n'allait même pas se stresser à travailler autant pour donner à nos enfants des histoires. Parce qu'à la fin, si on leur donne toutes ces histoires-là, et sans Jésus-Christ, eux, ils seront toujours condamnés, ils seront toujours en train de vivre dans une captivité. Mais quand on leur donne Jésus-Christ lui-même, là, c'est lui, l'Éternel, qui prend soin de ses enfants, même plus qu'il va même les donner, plus que nous, on est capable à leur donner. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking about generation to generation. Il parle de génération en génération, ihr Erbe. Il parle de l'héritage qui est transmis de génération en génération. Amen. Amen. Our children's inheritance should be Christ Jesus. Das Erbe unserer Kinder sollte Christus Jesus sein. Donc l'héritage de nos enfants doit être Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. I love it. I love it so much. Ja, und das liebe ich. Das ist should be Christ Jesus alone. Christus Jesus allein. Donc, il faut que ça soit Jésus-Christ lui-même. Verse 6. That the generation to come might know them. Even the children who should be born, who should arise and declare them to their children. The children, children. Kindeskinder. It's all about Christ Jesus. Donc les petits enfants, donc. That's why I want to have children. That should be your motive. Yeah. Amen. Und deswegen möchte ich Kinder haben. Das sollte unser Motiv sein, weshalb wir Kinder auf diese Welt setzen wollen. Et ça serait être la seule raison pour laquelle tu veux mettre des enfants dans ce monde. Amen. Pour leur donner Jésus Christ. Some are looking for a wife. They are looking for a wife. They are seeking wife. You know, they want to. They are because of their age, because of somebody. Their father, their mother. And you know, they want to have children. They want to. You know. They seek wife. Why? Because of the flesh. And never because of Christ. Leute suchen Ehepartner nur wegen fleischlichen Gründen, nicht wegen Christus, wegen weil die Zeit läuft, weil sie nicht mehr alleine sein wollen, weil sie weil ich jemanden brauche, der für mich kocht oder der für mich putzt oder sonstige Sachen. Und dann such dir doch eine Putzfrau, such dir doch einen Koch und lass die Finger von geistlichen Dingen. Mein Salary ist nicht genug. So that our own return can make it together. Et donc il y a des gens qui veulent se marier par exemple pour des raisons charnelles parce que ils veulent quelqu'un qui veut cuisiner, un homme qui veut porter une femme juste pour qu'elle puisse prendre soin de la maison, qu'elle puisse cuisiner pour lui, ou alors pour à cause des raisons charnelle financière, or que c'est mauvais, c'est diabolique même. Amen. Amen. Some don't want to be alone. They go and buy a dog or a cat. That's what they do here. Amen. They don't want to live alone. They buy. They have companion. They, you know, when two are two, they are not one. You are a dog. You are one. An animal. Sie wollen nicht alleine sein und deswegen heiraten sie. Dann hol dir doch ein Haustier, weil Leute, das tun Menschen hier. Don't be shouting on the dog. Come here. You have running mates. Sie holen sich Haustiere, damit sie dann halt Zweisamkeit haben und dann mit ihnen und sich jemanden haben, der ihnen zuhört, ohne sie zu unterbrechen. Donc, ouais, si tu veux pas être seul, par exemple, les beaucoup de gens aujourd'hui s'achètent des chiens ou des chats parce que ils veulent pas être seuls, donc ouais, vaut mieux même prendre un compagnon, ouais, dans un animal que au lieu de s'engager dans un mariage. You know, somebody told me some time ago, he said you have a house and this cat or goat at home or a dog at home. Why? He said because he cannot, doesn't want to live alone. And I said, then why don't you have somebody? He said, no. If you are correcting all these people, they question you. The dog, if you are beating it, is there. It never runs away. It's always there for you. Mm-hmm. But all these people, before you say one, they have said, they are saying 10. So I cannot move with them. Can you see? It's all about you. Mm-hmm. Und ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, der hat mir dann auch gesagt, ja, ich habe einen Hund oder ich habe ein Haustier, weil ich halt einfach nicht alleine sein möchte und jemand haben möchte, der einfach bei mir ist. Habe ich gesagt, ja, okay, wieso hast du dann keinen Partner oder Freunde oder sonstiges? Hat gesagt, ja, diese ganzen Menschen, ich mag die gar nicht, die widersprechen einem immer oder die versuchen einem das zu diskutieren. Aber ein Hund, der diskutiert mit dir nicht, der akzeptiert immer, was du sagst. Und dann gehorche dir und alles ist gut. Und das zeigt einfach diese bösartige Natur des Menschen, dass die Menschen einfach so selbstsüchtig sind und das lieben, nicht mehr das lieben, was Gott liebt und nicht mehr das hassen, was Gott hasst. Amen. Et j'avais rencontré une personne qui m'avait dit qu'elle préfère avoir un chien parce que le chien va pas commencer à discuter avec elle. Et c'est ça le problème avec les êtres humains. Ils sont tellement concentrés sur eux-mêmes, sur leur soi, qu'ils oublient complètement les principes de Dieu. Et ils sont complètement charnels. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your motive of everything must be Christ Jesus. Dein Motiv von allem muss Christus Jesus sein. Of having anything. Let it be Christ Jesus. If not, Christus das Motiv your motive ist. Is Satan. Na, weshalb du eine Ehefrau hast, weshalb du einen Ehemann hast, weshalb du Kinder hast, weshalb du ein Haus hast, auch alles muss Christus sein. Es wird dieses Motiv teuflisch sein. Jésus-Christ doit être toi, tout pour toi. Donc, peu importe ce que tu veux faire, si tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, ou quoi que ce soit, la raison pour laquelle tu veux avoir ces choses doit toujours être Jésus-Christ. Sinon, c'est diabolique. Even when your motive is to have children. No, my motive of marriage, I want to marry so that I have children. That is evil motive. Your motive must be Christ Jesus. Selbst wenn dein Motiv zu heiraten ist, Kinder zu haben, selbst das ist teuflisch. Ein Motiv muss Christus sein in allem. Mm-hmm. Donc même si tu veux, tu te dis que tu veux te marier pour avoir des enfants, même cette raison, ce motif est mauvais. Amen. If your motive of working, doing that job is to pay your house rent, is evil. Oder auch wenn dein Motiv, deinen Arbeitsplatz zu halten und behalten und da zu sein, das Geld ist, das Gehalt ist, dann ist es auch teuflisch. Und, si la raison pour laquelle tu vas au travail, c'est de payer tes factures, ton loyer, ça aussi c'est mauvais. Amen. Prüfe dein Motiv. Examine tes raisons. Also prove your motive of coming to church. Prüfe auch dein Motiv, weshalb du zur Gemeinde kommst. Et examine aussi ton motif, la raison pour laquelle tu viens à l'église. For example, why are you here today? Zum Beispiel, wieso bist du heute hier? Par exemple, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Pourquoi t'es is là it for aujourd'hui? Christ's sake or the flesh? Ist es um Christus willen oder wegen dem Fleisch? Est-ce qu'il s'agit de glorifier l'Éternel ou tu le fais pour des raisons charnelles? No one should be here because of me. Niemand sollte hier sein wegen mir, sondern wegen Christus Jesus. Amen. Parce que personne doit être ici à cause de ma personne, mais plutôt à cause de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. If I follow people, I will not even be here. Wenn ich Menschen folge, werde ich nicht hier sein. Ich habe gelernt, Christus zu folgen. Amen. Parce que si je suis des êtres humains, je ne serais pas ici. Mais j'ai appris à suivre l'Éternel. À suivre Jésus-Christ. At the beginning, your motive may be evil, but now if you want to know the truth, you change that motive. You allow that motive to now become Christ alone. Am Anfang kann dein Motiv bösartig sein, aber wenn du mehr und mehr zur Wahrheit kommst, musst du zulassen, auch, dass deine Motive durchleuchtet werden, erneuert werden, dass du Buße tust und diese neue Motive, deine Motive dann Christus werden. Du tust von den bösartigen Motiven, die du vorher hattest. Au début, la raison pour laquelle tu es venu vers le Christ peuvent être ces raisons, ces motifs peuvent être charnels, mais quand tu es né de nouveau, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu renouvelles, quand tu es capable de renouveler tes pensées, tes motifs aussi vont changer. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 78, Vers 7. Damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Amen. Amen. That they might set their hope in God. Are you getting it? Can you see the children, the inheritance you have to leave for your children? Das and not forgetting the works of God. But keep his commandments. Amen. That's all. Das ist alles. C'est tout. On doit, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observe ses commandements. Amen. Amen. Amen. And verse 8, please. I might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set their heart all right and whose spirit was not steadfast with God. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 9, the children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. They kept not the covenant of God and refused to walk in his law and forgot his works. Amen. They forgot his words and his wonders that he had shown them. Marvelous things did he in the sight of their fathers in the land of Egypt, in the field of Zoar. You know, the Lord is saying this. He said, marvelous things. What we have today is more marvelous than what they have. Mm-hmm. Today is Christ. Amen. The death of Christ. Mm-hmm. That we have Christ. Then it was just the natural, physical, you know, just the natural, what do you call it, miracles. Mm-hmm. But we have a miracle that is greater than all miracles. Amen. Hier die wundersamen Dinge, die der Herr hier getan hat, werden aufgezählt. Aber noch wundersamer ist unsere Errettung, ne? Dass der Geist Gottes jetzt im Herzen der Menschen lebt. Das ist viel größer. Das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, dass er für uns gestorben ist, sein Blut vergossen hat, das ist viel größer als das, was die Kinder Israels hier in der Wüste erlebt haben. Aber selbst daran soll sich erinnern, wie viel mehr sollen wir uns an das größere Werk erinnern. Ici, les enfants d'Israël, dans l'ancienne Alliance, l'Éternel leur a fait voir tous les merveilles qu'il avait fait pour eux. Mais nous, on a ce qu'on a aujourd'hui est beaucoup plus merveilleux que ce qu'ils avaient, parce qu'on a Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous, qui a tout accompli pour nous. Donc on peut même pas comparer ce qu'on a aujourd'hui à ce qu'ils ont eu. Mais si eux, ils étaient capables à croire, à faire confiance en Dieu. Praise the Lord. À plus forte raison, amen. Nous on doit le faire aujourd'hui. To live in fear is forbidden in the kingdom of heaven. Mm. In Angst zu leben ist verboten im Königreich des Himmels. C'est interdit de vivre dans la peur, de vivre dans la crainte dans le royaume des cieux. To worry about what next is forbidden. Mm. Oder sich Sorgen zu machen darum, was als nächstes ansteht, oder was als nächstes kommt, ist auch bösartig. Mm-hmm. Donc, et tout comme se soucier du prochain pas ou ce qui va venir en prochain, c'est aussi interdit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. In verse 13, he divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters to stand as a heap. Verse 14. Verse 14. That time also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire. Amen. He cleared the rock in the wilderness and gave them drink out of the great depths. Are you getting it? Mm-hmm. Verse 16. He brought streams also out of the rock. Praise the Lord. Hallelujah. And caused waters to run down like rivers. You know, it's your daddy that is the doer of all this. Mm-hmm. It's the same father you have today. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. If you can do this for this for the servant, if you can do this for the servant, how much more for the son? Amen. Ist euer Vater, der all hier das getan hat, das ist er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Wenn er das für seine Knechte getan hat, wie viel mehr hat er für seine Söhne schon lange getan? Mm-hmm. Et toutes ces œuvres que Dieu a fait, il a fait ça pour ses servants. Enfin, et aujourd'hui, nous qui ont le droit, qui ont l'autorité de s'appeler des fils aujourd'hui, en plus forte raison, il va le faire pour nous aujourd'hui. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Oh, ye of little faith. Ihr Kleingläubigen. Amen. Amen. In verse 17, and they sing yet more. Amen. Upon the miracles, upon the signs and wonders, he said they sing yet more. Und dennoch haben sie noch mehr gesündigt. No miracle can change anybody. Das hilft jetzt zu erkennen, Christ in us. Amen. Amen. Dass kein Wunder jemanden, also kein erlebtes Wunder jemanden erretten kann, sondern nur Christus Jesus kann einen retten. Egal wie krass dieses Wunder ist, ob es eine Heilung ist, ob es eine Auferstehung ist von einem toten Menschen, irgendwas, es ist nicht größer als Christus Jesus. Und nur das kann einen erhalten, alles andere wird vergehen. Verset 17, mais il continuait à pécher contre lui. Donc, après toutes les choses qu'on a citées, toutes les choses que l'Éternel a fait pour ces personnes, les gens étaient toujours en train de, de péché contre lui. Donc ça nous fait voir que aucun miracle peut convaincre quelqu'un de croire en Jésus-Christ, de croire en l'Éternel. C'est Jésus-Christ lui-même qui est la seule personne qui peut convaincre une personne à croire en lui. Praise the Lord. Alleluia. You know, people will say, okay, you know, oh, he did everything. He crossed the sea, divided the sea, they walk on ground. They did, huh? Look at what happened to the Egyptian. Upon all, they still sin against him. What about you? What about you today? He came here to die for you. Yeah. Upon all, you cannot even believe him, you cannot trust him. You have more sin, more than them. Ja, und wir lesen uns diese Sachen durch und denken, wie kann man denn da nicht glauben? Du siehst, wie das Meer geteilt wird, wie Brot vom Himmel kommt, wie all diese Sachen passieren. Wie kannst du denn da nicht glauben? Auch noch zweifeln, wieder zurück zu deinem Erbrochenen wollen. Aber genauso sind wir heute, das gucken, was der Herr alles getan hat und was größer ist als das, was die erlebt haben. Dennoch zweifeln wir und haben Unglauben. Ja. Et on peut lire ces passages et se demander comment ils étaient capables à continuer à pécher contre l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui, on fait la même chose, même plus pire, parce que Jésus-Christ est venu, il a tout accompli, son sang a coulé pour nous, mais on continue à douter ou à pécher contre lui. Praise the Lord. Alléluia. And they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness. They provoke him. Amen. Amen. In verse 18. Verse 18. And they tempted God and their heart in their heart by asking meat for their lusts. You can see how they tempted him. Amen. You can see wie sie ihn versucht haben. At desiring the flesh. Are you getting it? Verse 18. Et ils tentaient Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. In verse 19, so here they speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Amen. You know, you can do that. You know, he has given me car, he has given me, he has given me house. Can he do this? This one is tougher. There's nothing bigger than you having Christ Jesus. Amen. That alone should ring bell in your heart. That you know, that alone should help you to know that others have been done. Everything. The day you became saved, that is the very day you have all your victory. Amen. Und die Kinder Gottes fragen sich hier, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Kann er uns satt machen in der Wüste? Aber genauso fragen wir uns, er hat, keine Ahnung, mich nach Deutschland gebracht, hat mir ein Auto gegeben, ein Haus gegeben, aber kann er mir auch bei dieser Klausur helfen? Oder, can I pass myself? Na, oder can I have a team? Ja. The highest upon the highest. That no man have ever. He said, I have not seen your victory. Kann your ich die ears hear your victory. But he has revealed it to you. Until you believe, it will never come up. Oder kann ich die Bestnote bekommen? All das, und da unterschätzen wir den Herrn immer. Aber der Herr sagt, Augen haben noch nicht gesehen oder Ohren gehört, was der Herr denen bereitet haben, die ihn lieben. Und er hat es uns schon versprochen. Wir müssen nur daran glauben. Donc tout comme les enfants d'Israël ont tenté Jésus-Christ, tenté Dieu, nous on le fait aussi aujourd'hui. On a des pensées comme, ok, il m'a donné ce travail, j'ai une voiture maintenant grâce à lui, mais est-ce qu'il sera capable de me donner des enfants ou une femme ou quoi que ce soit? Mais or qu'on n'est pas conscient qu'il a déjà tout accompli pour nous et qu'il nous a déjà donné la plus grande victoire, la plus grande chose qu'on peut avoir, c'est lui-même. Papa, we help us to read verse 19. Verset 19. Yeah. They speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't doubt him, please. Zweifelt nicht an ihm. Don't doubt him. Ne doutez pas l'Éternel. Und unterschätzt ihn nicht. Amen. Ne sous-estimez pas. The world, they might be underrating him, but not you. Die Welt unterschätzt ihn vielleicht, weil sie ihn nicht kennt, aber nicht du. Amen. Mm. Le monde peut le sous-estimer parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, mais toi tu le connais, donc tu n'as pas le droit de le faire. Es schmerzt ihn, wenn du ihn unterschätzt, weil du damit sagst, dass du ihn nicht kennst. Und es gibt ihm keine Freude. Parce que ça blesse l'Éternel quand ses enfants doutent en lui. He never underrates you, but you underrate him. Er unterschätzt dich niemals, aber du unterschätzt ihn. Amen, lui, il te sous-estime jamais, mais c'est toi qui le sous-estimes. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. In verse 19, it says, yeah, they speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? What is so big in your life? What is it? Was ist so groß that in very Leben? Thing that is as if is bigger than Jesus. People have something that is in their life that is they see it even bigger than Christ. Jeder hat etwas in seinem Leben, was er sogar größer als Christus sieht, weil er und sein Zweifeln macht das deutlich, beweist das, dass man es größer als Christus sieht. Hey, on doit examiner nos consciences, examiner nos vies et trouver la chose qui nous fait douter en Dieu. Parce que cette chose, on donne plus de valeur à cette chose qu'à Jésus-Christ. You already have that victory. Du hast diesen Sieg schon. Mais tu as déjà cette victoire. In him is dieser Sieg. En lui, il se trouve cette victoire. But do one thing for him. Also, hast eine Sache tun für ihn. Mais tu dois faire une chose pour lui. See him bigger than whatever it is. Amen. Sehe ihn größer als was immer es auch ist. Ouais. Mais tu dois croire et voir que Jésus-Christ lui-même est plus grande chose que cette victoire. Praise the Lord. Amen. Et plus grand que cette victoire, pardon. Yeah. Verse 20. Behold, he smote the rock, and the water gushed out, and the stream overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? You know all this. You know we ask in different ways today. Can he do it? Will it be possible? How are things going to work? We do the same thing today. Wir tun das Gleiche, wir stellen diese Fragen. Wird es funktionieren? Kann es funktionieren? Wann wird es passieren? Gibt es irgendwas, was zu hart ist für den Herrn? Et on se pose ces mêmes questions aujourd'hui. Quand est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se fonctionner? Et ça, c'est mauvais, c'est diabolique. Verset 21. Il dit, « Therefore the Lord heard this. » He can see your fear. Er hört deine Angst. Hear your fear. Hear. Are you get it? Mm-hmm. Whatever is bothering you, he hears it. He's not happy about it. But you cannot trust him. You cannot depend on him. You cannot see him in everything. Praise the Lord. Donc chaque doute qu'on a, l'Éternel les connaît parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Et si on n'est pas capable de faire 100% confiance, ça le blesse. Amen. What threatens you? Was sie bedroht dich auch. Si on a les mêmes soucis que ce monde, si on a les mêmes peurs que ce monde, ça. What threatens the dead people threatens you that is alive? Was die Toten bedroht dich lebendiger auch. Und das ist merkwürdig, das macht keinen Sinn. Ça fait ça. C'est insensé que les choses qui menacent les morts peuvent aussi te menacer. What about when they hear, let them hear about Jesus. Lass sie von Jesus hören, egal was. Anything they hear about you, they are hearing about Jesus. Was immer sie you hören, are no longer alone. Du bist nicht mehr alleine. Tu dois être conscient que tu n'es plus seul. Donc tout ce qu'ils entendent de toi, c'est tout ce qu'ils entendent, ils entendent Jésus-Christ. Donc toi aussi, tu dois leur donner Jésus-Christ. Tu dois leur donner ce que tu as et plus ce que tu as et pas ce que tu avais avant ou la personne que tu étais. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Put something here. Go to First Corinthians. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 17. Everybody will read it together. Mm. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Praise the Lord. Alléluia. Amen. You see it there? Yeah. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Let us read it. One, two, go. Mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui, un seul esprit. Denn es you don't have two spirits. You have one spirit. Du hast nicht the zwei spirit Geister. Of Christ Jesus is inside you. Du hast nicht zwei Geister, sondern einen Geist. Du bist erfüllt und nicht leer. Amen. Mm-hmm. Tu es rempli de l'Éternel. Tu as un esprit et pas deux. You should control what is outside. Mm-hmm. Ihr sollt kontrollieren, was draußen ist, und nicht das Äußere uns kontrolliert. Mm-hmm. Donc c'est toi qui dois contrôler ton environnement et pas ton et c'est pas ton environnement qui doit te contrôler. If you remember the Elisha again on Wednesday we were there. If you remember this man again, you know he controlled the situation. He was the one in charge of the situation. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. You know what he did to the Syrian army? He controlled the outside, and not the outside controlling him. Und auch Elijah, go down, read it. In seiner Situation, the second king. Er hat das Äußere kontrolliert und das Äußere konnte ihn nicht kontrollieren, weil er das Geistliche gesehen hat. Er hat die ganze syrische Armee, die ihn and eigentlich took them all together. One man. Er hat die ganze syrische Armee, die ihn eigentlich verhaften wurde, erblinden lassen und dafür gesorgt, dass sie sich gegenseitig bekämpft haben. Und er war nur ein Mann, aber der Himmel war hinter ihm. Amen. Et tout comme Élisée, par exemple, les circonstances mondaines n'ont pas influencé, mais plutôt sa vérité divine a s'est manifestée. Parce qu'une personne, il a été capable d'aveugler l'armée syrienne et ils ont commencé à se combattre entre eux. You don't even need to pray to make them blind because they are already blind. Amen. You just thank your Lord for their blindness. Du musst sie dann nicht mehr blind lassen, weil sie sind schon verblendet. Du musst ihnen einfach nur danken dafür, dass sie blind towards me. Blind sind gegenüber dir. Et aujourd'hui, on a même pas besoin de les aveugler parce qu'ils sont des ils sont aveugles. Donc on a simplement remercier l'Éternel. Praise the Lord. Amen.